schlägt durch den Kopf. Sein Kopf reicht ihm nicht aus. Versuch es nur von deinem Kopf, lebt höchstens eine Laus. Drum für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug. Niemals mehr der Eben diesen Lug und Lug. Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht. Und mach dann noch nen zweiten Plan, den tun sie beide nicht. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlecht genug. Doch sein höchstes Streben ist ein schöner Zug. Ja, renn nur nach dem Glück, doch renne nicht zu sehr. Denn alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht anspruchslos genug.